Good morning and another good morning. Guten Morgen und noch einmal einen guten Morgen. My wonderful people full of the grace of God. Meine wunderbaren Menschen voll der Gnade Gottes. So now the Apostle Paul tells us in verse 5. Nun sagt uns der Apostel Paulus in Vers 5. In him you have been made extravagantly rich in every way. In ihm seid ihr in jeder Hinsicht unermesslich reich geworden. I mean, what an expression is that? Was ist das für ein Ausdruck? What would happen if you would believe this? Was würde passieren, wenn du das glauben könntest? Unimaginable what would happen. Unvorstellbar, was passieren würde. You would never ask God for anything anymore. Du würdest Gott nie mehr um irgendetwas bitten. Do you know, when God woke me up one night, als Gott mich eines Nachts aufweckte, and when he taught me about this appropriating faith, faith that gets hold of things, und mir von diesem nehmenden Glauben, der Glaube, der Besitz ergreift, erzählte, and you know, I remember this changed my life like nothing else, I think. Und ich erinnere mich, dass dies mein Leben verändert hat wie nichts anderes zuvor. First of all, it so changed my prayer life. Zuallererst hat es mein Gebetsleben so verändert. Because suddenly I began to ask, well, what am I still going to ask him? Plötzlich begann ich zu fragen, warum soll ich ihn denn jetzt noch bitten? You know, I spent time in my prayer life in the long, long time ago. Ich habe in meinem Gebetsleben vor langer, langer Zeit I had a long prayer list asking God for so many things every day. Lange Gebetslisten geführt und Gott jeden Tag um so viele Dinge gebeten. You know, and the truth is, it's a terrible religious life anyhow. Die Wahrheit ist, dass dies ohnehin so ein schreckliches religiöses Leben ist. But once I began to understand, als ich zu verstehen begann, that everything has been given to me, dass mir alles gegeben wurde, the only thing that made sense to me in my prayer time, war das Einzige, was für mich in meiner Gebetszeit Sinn machte, was to spend time with Jesus and thanking him for everything that I have. Zeit mit Jesus zu verbringen und ihm für alles zu danken, was ich habe. And aligning my heart with his heart. Und mein Herz mit seinem Herzen in Einklang zu bringen. So Paul says, in him you have been made extravagantly rich in every way. Paulus sagt, in ihm seid ihr in jeder Hinsicht überreich gemacht worden. If you've been made, and that's past tense, wenn du gemacht worden bist, und das ist Vergangenheitsform, already so rich in every way, wenn du schon so reich in jeder Hinsicht gemacht worden bist, so what else do you need from God? Was brauchst du dann noch von Gott? What else do you need from anybody? Was brauchst du dann von irgendjemandem? You need nothing else anymore. Du brauchst gar nichts mehr. What you need is to learn to appropriate that. Was du brauchst, ist zu lernen, dir das anzueignen. By very, very simple faith. Durch sehr, sehr einfachen Glauben. But look. Aber schau. If Paul would not have put in the first two words, we would be in trouble. Wenn Paulus nicht die ersten beiden Worte eingefügt hätte, wären wir in Schwierigkeiten. Because he did not say that we've been made extravagantly rich in every way. He did not say that. Er sagte nicht, dass wir in jeder Hinsicht übermäßig reich geworden sind. Das hat er nicht gesagt. He said in him. Er sagte in ihm. So in him you have everything, out of him you have nothing. In ihm hast du alles, außerhalb von ihm hast du nichts. Think about this thought. Denk darüber nach. So if you learn to live in him, then you can access everything. Wenn du also lernst, in ihm zu leben, dann kannst du auf alles zugreifen. If you learn to live in yourself, well, the only thing you can access is what you have. Wenn du lernst, in dir selbst zu leben, wirst du nur Zugang zu dem haben, was du hast. Do you know why people get so burned out and so stressed? Weißt du, warum die Menschen so ausgebrannt und gestresst sind? Because they live in themselves. Weil sie in sich selbst leben. What they can do. Was sie tun können. What they can achieve. Was sie erreichen können. What they can learn. Was sie lernen können. Everything is them. Alles dreht sich um sie. Or they live in others. Oder sie leben in anderen. What others can give them. Was andere ihnen geben können. What others can teach them. Was andere ihnen lernen können. What they can get from others. Was sie von anderen bekommen können. No wonder we constantly are stuck with limitations. Kein Wunder, dass wir ständig mit Begrenzungen zu kämpfen haben. In him the limitations are gone. You know why? In ihm sind die Begrenzungen weg. Weißt du warum? Because In him you have been made rich in absolutely every way. Weil du in ihm in absolut jeder Hinsicht reich geworden bist. So think about this. Denk darüber nach. Everything that he is, you are, as long as you abide in him. Alles, was ist, bist du, solange du in ihm bleibst. Everything that he has is yours as long as you abide in him. Alles, was hat, gehört dir, solange du in ihm bleibst. And that's what Paul is reminding them. Und genau daran erinnert sie Paulus. The shocking thing is that these people lived in an awful way. Das Schockierende ist, dass diese Menschen auf eine schreckliche Art und Weise lebten. And yet Paul still told them that you already have it all in Jesus Christ. Und doch sagte Paulus ihnen, dass sie bereits alles in Jesus Christus haben. We cannot emphasize this truth enough. Wir können diese Wahrheit nicht genug betonen. And then he says this. Und dann sagt dies. You have been endowed with a wealth of inspired utterance. Ihr seid mit einer Fülle von inspirierten Ausdrucksformen ausgestattet worden. Isn't that an incredible, beautiful way of expressing it? Ist das nicht eine unglaublich schöne Art, es auszudrücken? So that means God has given us an incredible way of revelation to express. Das bedeutet, dass Gott uns eine unglaubliche Art der Offenbarung gegeben hat, wie wir uns ausdrücken können. You know, these people, they actually had that. Diese Leute hatten das tatsächlich. The gifts of the Spirit were freely flowing, which was of course an expression of God's goodness. Die Gaben des Geistes flossen, was natürlich ein Ausdruck von Gottes Güte war. You can speak the words of God. Du kannst die Worte Gottes sprechen. Because they have already been given to you. Denn sie wurden dir bereits gegeben. It's all deposited into your spirit. Es ist alles bereits in deinem Geist deponiert. And then he says, and the riches that come from your intimate knowledge of him. Dann sagt und mit dem Reichtum, der aus eurer intimen Erkenntnis von ihm kommt. Look. Schau. Remember what I told you last time? Erinnerst du dich, was ich dir das letzte Mal gesagt habe? It is one thing that you have been given and it is another thing that you experience. Es ist eine Sache, dass dir etwas gegeben wurde und es ist eine andere Sache, es auch zu erleben. So how can you experience everything that you've been given? Wie kannst du jetzt alles erleben, was dir gegeben wurde? How can you experience that incredible wealth that has already been given to you? Wie kannst du diesen unglaublichen Reichtum erleben, der dir bereits geschenkt worden ist? Paul tells us. Paulus sagt es uns. He said through the intimate knowledge of him. Er sagt durch die intime Erkenntnis von ihm. Guys, the more you study the powerful truth of what happened through Jesus Christ, je mehr du diese kraftvolle Wahrheit studierst, was mit Jesus Christus geschehen ist, the more you will understand that the only thing that life makes sense is be intimate with Jesus. Desto mehr wirst du verstehen, dass das Einzige, was im Leben Sinn macht, die Intimität mit Jesus ist. The better you know him, umso besser du ihn kennst, the more you will experience. Umso mehr wirst du es erleben. It's quite simple. Es ist ganz einfach. That's why abide in him. Deshalb bleibe in ihm. And then you will experience everything that he has. Und dann wirst du alles erleben, was hat. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.